Ja, jetzt immer wieder fleißig. Vorher ist mal alles abgeschnitten worden, aber das ist menschliches Versagen gewesen und nicht der Computer von uns, sondern ganz einfach. Ja. Tom am Mischpult und dann passiert das. Und wir in der lustigen Runde. Wie trifft man andere Computerfreaks oder wie passiert das? Hat man da Postkontakt oder hat man einen Treffpunkt? Außer Warenhäuser, außer Computershops und so, passiert da sonst noch etwas. Ich habe mal gehört, etwas von einer Mafia sogar, von einer Computer Connection und alles Mögliche. Und jetzt werde ich mal Bescheid wissen. Ja, also es ist so, wie das vorhin schon der Oli gesagt hat, dass man sich auch in einem Warenhaus treffen kann. Das ist durchaus möglich und das wird auch sehr oft gemacht. Einfach dort, wo Computers verkauft werden, wird auch mit den Leuten geredet, was sie so machen und so, oder? Ja, und mit Ausländern, also ausländischen Kontakt in hauptsächlich Deutschland und skandinavische Länder sind die meisten Kontakte von uns und so. Mit denen tut man natürlich ausschließlich einfach wie sind wir dazugekommen zu denen? Mit Briefkontakt einfach hier. Und dazugekommen sind wir mit denen einfach, sie machen ja auch Demos oder die anderen Gruppen und hat man einfach mal eine Adresse gelesen von denen und sie kontaktiert oder sie haben uns kontaktiert auf das Demo von uns. Das läuft dann einfach so. Und dann gibt es eben die Untergrundbewegung, das sind so Copy-Partys, wo manchmal organisiert werden. Partys? Verstand ich das echt? Ja, genau, das gibt's. Ich habe gemeint, Computerfreaks sitzen still am Computer und werden einsam und schauen kein Fernsehen mehr, gehen nicht mehr ins Kino, haben keinen Kontakt, sind vereinsamt, haben keine Freundinnen. Und jetzt höre ich da auf einmal das Wort Party, das passt gar nicht zusammen. Nein, also zuerst will ich mal die Vorurteile gerade so abstreiten. Also das stimmt schon nicht, dass man da vereinsamt und so. Weil es ist doch der Fall, dass da Partys organisiert werden von wiederum anderen Freaks in der Schweiz, im Ausland. Da geht man einfach hin. Und eben der Name Copy Party sagt es ja, da tut man neue Software kopieren. Wobei allzu viel wird das auch nicht gemacht, weil von neuer Software hat man gleich mal alles kopiert. So hauptsächlich bei so Copy Partys trifft man sich einfach mit den Leuten. Hauptsächlich auch mit Leuten, die man nur per Post bisher kennt hat, ausländische Kontakte und so. Ja, man sieht sich einfach, oder? Andere Freaks, sie tauschen Erfahrungen aus und so. Ja. Und wie weiss man, wenn eine Party wo ist? Ja, das ist einfach, Kontakt schicken einem Einladungen. Es ist auch meistens so, dass man nur mit einer Einladung kommt, dass auch nicht jeder Lamer, um das Fremdwort nochmal zu buchen, rein kann kommen. Und, ja, kommt man einfach so dazu zu diesen Einladungen und geht mal da einfach. Und dann ist ein reger Austausch eigentlich von Daten und von Wissen und von Möglichkeiten, wie das sagen im anderen, wie man was machen kann, oder? Ja, also man informiert sich dann einfach ein bisschen über eben das, was gerade läuft im Markt, was für Software hat. Wie Etienne schon gesagt hat, man kopiert mal relativ lang und dann tut man auch die Erfahrungen austauschen über, sei es jetzt Programmieren oder Sounds oder sonst auch irgendetwas. Ja. Wie ist denn das neben, ich gehe alle in die Schule noch, wie lässt sich das neben der Schule oder neben dem täglichen Leben vereinbaren, immer am Computer sitzen und das wird ja amigs eben, wenn ich gehört habe, amigs eine Stunde, manchmal auch vier Stunden, kann vielleicht auch mal die tiefe Nacht werden. Haben Sie da selber auch persönliche Probleme amigs daheim oder gibt es Reibereien?